Abschnitt 8 aus David Copperfield, Band 3, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 17. Kapitel: Es findet sich jemand, Teil 1. Ich habe seit meiner Flucht nicht Gelegenheit gehabt, Peggotty zu erwähnen, aber natürlich schrieb ich ihr einen Brief, so wie ich ein Unterkommen in Dover gefunden hatte, und einen zweiten und ganz ausführlichen, als mich meine Tante ausdrücklich unter ihren Schutz genommen hatte. Als ich zu Dr. Strong in die Schule kam, schrieb ich ihr nochmals und setzte ihr meine glückliche Lage und meine guten Aussichten auseinander. Das Vernaschen oder jeder anderweitige Verbrauch des Geldes, das mir Mr. Dick geschenkt hatte, hätte mir nicht so viel Freude gemacht als seine Verwendung zur Bezahlung meiner Schuld an Peggotty. Ich wechselte eine goldene halbe Guinee ein und schickte sie Peggotty mit der Post, und erst bei dieser Gelegenheit erzählte ich ihr die Geschichte von dem Burschen mit dem Karren. Auf diese Briefe antwortete Peggotty so rasch, wenn auch nicht so kurz, als ein Kommis. Ihre äußerste Fähigkeit, ihren Gefühlen Ausdruck zu geben, die mit Tinte gewiss nicht groß war, hatte sie bei dem Versuche angewandt, den Zustand ihres Innern bei dem Durchlesen meines Reiseberichtes zu schildern. 4 Seiten unzusammenhängender und mit Ausrufungen beginnender Satzanfänge, die kein Ende hatten, unter verschwemmenden Klecksen hatten ihr noch keine Erleichterung gewähren können, aber die Kleckse waren ausdrucksvoller für mich als die beste Stilisierung. Denn sie sagten mir, dass Peggotty während dem Schreiben des Briefes geweint hatte, und was wollte ich mehr? Ohne große Schwierigkeit erkannte ich, dass sie sich noch nicht recht mit meiner Tante aussöhnen konnte. Die Zeit war zu kurz, einem so lange Zeit gehegten Vorurteil gegenüber. »Wir lernen nie einen Menschen auskennen«, schrieb sie, »aber zu denken, dass Miss Betsy so ganz anders sei, als man sie sich vorgestellt, das sei eine Moral.« Das war ihr Wort. Sie fürchtete sich offenbar immer noch vor Miss Betsy, denn sie ließ sich etwas schüchtern als ihre gehorsame und dankbare Dienerin empfehlen. Und hinsichtlich meiner fürchtete sie offenbar, ich könnte bald noch einmal ausreißen, denn sie machte mir wiederholt bemerklich, dass ich das Fahrgeld nach Yarmouth, wenn ich es brauche, nur von ihr zu fordern nötig habe. Eine Nachricht teilte sie mir mit, die einen sehr schmerzlichen Eindruck auf mich machte, nämlich, dass die Möbeln in unserem alten Hause verkauft wurden und dass Mr. und Miss Murdstone fortgezogen wären und das Haus vermietet oder verkauft werden sollte. Gott weiß es, ich hatte keinen Teil daran, solange sie dort waren, aber es schmerzte mich, mir das liebe alte Haus ganz verlassen, den Garten voll hohen Unkrauts und die Wege mit welkem feuchten Laub bedeckt zu denken. Ich dachte mir, wie der Winterwind es umheulen, wie der kalte Regen an das Fenster schlagen, wie der Mond Gespenster an die Wände der leeren Zimmer malen und ihre Einsamkeit die ganze Nacht bewachen würde. Ich dachte wieder an das Grab auf dem Kirchhofe unter dem Baume, und es war mir, als ob das Haus jetzt ebenfalls tot und alles, was an meinen Vater und an meine Mutter erinnerte, von der Erde verschwunden wäre. Weitere Neuigkeiten brachten Peggottys Briefe nicht. Sie sagte mir, Mr. Barkis sei ein vortrefflicher Ehemann, wenn auch immer noch etwas genau, aber wir hätten alle unsere Fehler und sie selbst eine Menge, obgleich ich mich auf keine besinnen kann. Und er lasse mich grüßen und mir sagen, dass mein kleines Schlafzimmer immer für mich bereit sei. Mr. Peggotty befinde sich wohl und Ham befinde sich wohl und Mrs. Gummidge befinde sich so und die kleine Emily wolle mich nicht grüßen lassen, erlaube es aber Peggotty. Alle diese Nachrichten teilte ich gewissenhaft meiner Tante mit und unterließ nur, die kleine Emily zu erwähnen, der sie, wie ich instinktmäßig fühlte, sich nicht sehr zärtlich zuneigen würde. In den ersten Monaten meiner Schulzeit kam sie mehrere Male nach Canterbury, um mich zu besuchen und stets zu ungewöhnlichen Stunden, wie um mich zu überraschen. Da sie mich aber stets gehörig beschäftigt fand, ein gutes Zeugnis vernahm und von allen Seiten hörte, dass ich in der Schule rasche Fortschritte machte, stellte sie bald diese Besuche ein. Ich ging alle 3 oder 4 Wochen sonnabends nach Dover zu ihr, während ich Mr. Dick einen Mittwoch um den anderen sah, wo er mittags mit der Landkutsche ankam und bis nächsten Morgen blieb. Bei diesen Gelegenheiten reiste Mr. Dick nie ohne ein Reiseschreibepult mit Schreibmaterialien und der Denkschrift, die ihm jetzt sehr dringlich erschien und mit deren Vollendung er eifriger beschäftigt war als je. Mr. Dick aß sehr gerne Pfefferkuchen. Um seine Besuche umso angenehmer zu machen, hatte meine Tante mir geheißen, bei einem Konditor eine laufende Rechnung für ihn zu eröffnen, jedoch unter der Bedingung, an einem Tage nie mehr als einen Schilling zu entnehmen. Dies und die Einsendung aller seiner kleinen Rechnungen in dem Wirtshaus, wo er übernachtete, an meine Tante, bevor sie bezahlt wurden, erregte in mir den Argwohn, dass er mit seinem Gelde bloß klappern, es aber nicht ausgeben durfte. Bei weiterer Nachfrage fand ich, dass dies wirklich so war oder wenigstens, dass zwischen ihm und meiner Tante die Verabredung bestand, dass er ihr von allen seinen Ausgaben Rechenschaft ablegte. Da er nicht den leisesten Gedanken hatte, sie zu hintergehen und alle ihre Wünsche zu erfüllen strebte, so wurde er dadurch sehr vorsichtig in seinen Ausgaben. Hinsichtlich dieses Punktes sowie hinsichtlich aller anderen möglichen Punkte war Mr. Dick überzeugt, dass meine Tante die weiseste und wunderbarste aller Frauen sei, wie er mir sehr oft ganz geheimnisvoll und stets flüsternd sagte. Trotwood, sagte Mr. Dick an einem Mittwoch, als er mir das anvertraut hatte, mit geheimnisvoller Miene zu mir, wer ist der Mann, der sich bei unserem Hause versteckt hält und sie erschreckt? Meine Tante erschreckt, frug ich. Mr. Dick nickte. Ich dachte, nichts könnte sie erschrecken, sagte er, denn sie ist, hier fing er an, leiser zu sprechen, die klügste und wunderbarste aller Frauen. Nachdem er dies gesagt, trat er zurück, um die Wirkung dieser Worte auf mich zu beobachten. »Das erste Mal kam er«, sagte Mr. Dick, »warte einmal, im Jahre 1649 wurde Karl der Erste hingerichtet. Ich glaube, du sagtest 1649.« »Ja, Sir.« »Ich weiß gar nicht, wie das sein kann«, sagte Mr. Dick in arger Verlegenheit den Kopf schüttelnd. »Ich glaube nicht, dass ich so alt bin.« »Ist der Mann in diesem Jahre erschienen, Sir?«, frug ich. »Ich weiß nicht, wie es in diesem Jahr gewesen sein soll, Trotwood«, sagte Mr. Dick. »Hast du die Jahreszahl aus der Geschichte?« »Ja, Sir.« »Ich glaube, die Geschichte lügt niemals«, sagte Mr. Dick mit einem Strahl von Hoffnung auf dem Gesicht. »Oh, niemals, niemals«, erwiderte ich sehr bestimmt. »Ich war vertrauensvoll und jung und hegte diesen Glauben.« »Dann kann ich nicht daraus klug werden«, sagte Mr. Dick den Kopf schüttelnd. »Etwas ist da nicht in Ordnung.« Jedenfalls war es aber nicht lange nach der Zeit, wo sie aus Versehen einen Teil der Sorgen aus König Karls Kopf in meinen steckten, wie der Mann zum ersten Mal kam. Ich ging gleich nach Dunkelwerden mit Miss Trotwood spazieren, und da fanden wir ihn dicht bei unserem Hause. »Er ging dort herum?«, frug ich. »Ob er herumging?«, wiederholte Mr. Dick. »Wart einmal, ich muss mich ein bisschen besinnen.« »Nein, nein, ich ging nicht herum.« Ich frug, was er denn getan habe. »Er war eigentlich gar nicht da«, sagte Mr. Dick, »bis er hinter ihr war und ihr etwas zuflüsterte. Dann drehte sie sich um und wurde ohnmächtig, und ich stand still und sah ihn an, und er ging fort. Aber dass er sich seit der Zeit immer versteckt gehalten hat, unter der Erde oder sonst wo, ist das Allermerkwürdigste.« »Hat er sich seitdem immer versteckt gehalten?«, frug ich. »Ganz gewiss«, entgegnete Mr. Dick und nickte ernst mit dem Kopfe. kam nie wieder heraus, bis letzte Nacht. Wir gingen vorigen Abend miteinander spazieren, und er war wieder auf einmal hinter ihr, und ich erkannte ihn wieder. Und erschreckte er wieder meine Tante? Sie zitterte und bebte, sagte Mr. Dick, indem er diese Bewegung nachmachte und mit den Zähnen klapperte. Hielt sich an das Geländer, schrie. »Aber Trotwood, komm einmal her«, sagte er, indem er mich dicht an sich heranzog, damit er sehr leise sprechen könnte. »Warum gab sie ihm später bei Mondschein Geld?« »Es war vielleicht ein Bettler«, sagte ich. Mr. Dick schüttelte den Kopf, als ob er diese Vermutung entschieden zurückweise, und nachdem er mit großer Zuversicht und viele Male hintereinander »Kein Bettler, kein Bettler, kein Bettler, Sir«, wiederholt hatte, fuhr er fort zu berichten, dass er von seinem Fenster aus gesehen, wie meine Tante spät nachts, als der Mond geschienen, draußen vor der Gattertür dem Unbekannten Geld gegeben habe, worauf dieser verschwunden sei. Wahrscheinlich wieder in der Erde, während meine Tante rasch und verstohlen wieder in das Haus ging und noch am anderen Morgen sehr aufgeregt gewesen war, was Mr. Dick große Sorge machte. Ich zweifelte anfangs nicht im Mindesten, dass der Unbekannte ein Gebild von Mr. Dicks Fantasie und einer aus der Reihe unglücklicher Fürsten sei, die ihm so viel zu schaffen machten. Aber nach einigem Nachdenken frug ich mich, ob nicht vielleicht ein Versuch oder die Androhung eines Versuchs, Mr. Dick dem Schutze meiner Tante zu entziehen, stattgefunden und ob nicht meine Tante, deren große Zuneigung für ihren Schützling ich aus ihrem eigenen Munde kannte, sich veranlasst gesehen haben könnte, seine Sicherheit mit Geld zu erkaufen. Da ich schon sehr an Mr. Dick hing und mich sehr um sein Schicksal kümmerte, so begünstigten meine Befürchtungen diese Vermutung, und lange Zeit erschien kaum eine seiner Mittwochen, ohne die Befürchtung, ihn diesmal nicht auf seinem gewöhnlichen Platze auf dem Kutschenbocke zu sehen. Aber dort erblickte ich ihn immer grauköpfig, lachend und glücklich, und er hatte nie wieder etwas von dem Manne, der meine Tante erschrecken konnte, zu erzählen. Diese Mittwochen waren die glücklichsten Tage in Mr. Dicks Leben, und sie waren auch für mich bei weitem nicht die am wenigsten glücklichen. Er wurde bald mit jedem Knaben der Schule bekannt, und obgleich er nie an einem Spiele außer am Drachensteigen tätigen Anteil nahm, zeigte er doch an allen ein ebenso großes Interesse als wir selbst. Wie oft habe ich ihn atemlos vor Spannung zuschauen sehen, wenn wir mit unseren Schussern oder unseren Kreiseln spielten. Wie oft während des Jägerspiels habe ich ihn auf einem kleinen Erdhügel stehen, der Schar der Jäger zujauchzen und in gänzlichem Vergessen König Karls und seines Kopfes den Hut über dem grauen Kopfe schwenken sehen. Wie mancher Sommernachmittag war ihm eine glückliche Minute bei dem Ballspiel. Wie manchen Wintertag stand er mit blauer Nase in dem Schnee und dem Ostwind und sah die Knaben die lange Tschuschel hinabgleiten und klatschte entzückt Beifall mit den behandschuhten Händen. Er war aller Liebling, und seine Geschicklichkeit in kleinen Sachen war wunderbar. Er konnte Pomeranzen in Figuren schneiden, an die niemand von uns gedacht hatte. Aus fast jedem Gegenstande konnte er ein Boot machen. Brustknochen der Hühner wusste er in Schachfiguren zu verwandeln, Spielkarten in römische Triumphwagen, Garnhaspeln in Speichenräder und alten Draht in Vogelbauer. Aber am stärksten war er in künstlichen Sachen aus Bindfaden und Stroh, woraus er, wie wir alle überzeugt waren, alles machen konnte, was Menschenhände zu machen fähig waren. Mr. Dicks Ruhm blieb nicht lange auf unseren Kreis beschränkt. Nach einigen Mittwochen erkundigte sich Dr. Strong bei mir nach ihm, und ich sagte ihm alles, was mir meine Tante erzählt hatte, was den Doktor so sehr für ihn einnahm, dass er mir hieß, ihm meinen Freund Mr. Dick bei dessen nächsten Besuche vorzustellen. Dies geschah, und der Doktor bat Mr. Dick, wenn er mich nicht am Landkutschenbüro finden sollte, nach der Schule zu kommen und zu warten, bis die Schulstunden zu Ende wären. Bald wurde es ihm zur Gewohnheit, nach dem Schulhause zu kommen und, wenn es etwas später wurde, was Mittwoch häufig der Fall war, auf dem Hofe spazieren zu gehen. Hier machte er die Bekanntschaft der schönen jungen Frau des Doktors, die jetzt bleicher war als früher, nicht so heiter, aber nicht weniger schön und uns jetzt seltener zu Gesicht kam, und wurde so allmählich immer bekannter, bis er zuletzt in die Schule kam und wartete. Er saß stets in einer besonderen Ecke auf einem besonderen Stuhle, der nach ihm Dick hieß, das graue Haupt vorgebeugt und mit großer Aufmerksamkeit und tiefer Verehrung der Gelehrsamkeit, die er sich nie hatte zu eigen machen können, den Vorträgen zuhörend. Diese Verehrung dehnte Mr. Dick auf den Doktor aus, den er für den scharfsinnigsten und vollendetsten Philosophen aller Zeiten hielt. Es dauerte lange, ehe Mr. Dick anders als barhäuptig mit ihm sprach, und selbst als er und der Doktor Freundschaft miteinander geschlossen hatten und stundenlang an der Seite des Hofes, die dem Doktor ausschließlich vorbehalten war, spazieren gingen, legte Mr. Dick seine Ehrfurcht vor Wissenschaft dadurch an den Tag, dass er von Zeit zu Zeit den Hut abzog. Wie es dazu kam, dass der Doktor auf diesen Spaziergängen Bruchstücke aus dem berühmten Wörterbuch vorlas, weiß ich nicht. Vielleicht war es ihm anfangs ganz dasselbe, als ob er sie sich vorlese. Doch es wurde auch zur Gewohnheit, und Mr. Dick, der mit einem vor Stolz und Freude glänzenden Gesicht zuhörte, hielt im Innersten seines Herzens das Wörterbuch für das angenehmste Buch von der Welt. Wenn ich daran denke, wie sie vor den Schulzimmerfenstern auf und ab gingen, der Doktor mit höflichem Lächeln, dann und wann mit einem lebhaften Schwenken des Manuskripts oder einer ernsthaften Bewegung des Kopfes lesend, während Mr. Dick gefesselt von Teilnahme zuhörte und sein bisschen Verstand auf den Fittigen schwerer Worte wer weiß wohin flog, halte ich den Anblick für einen der wohltuendsten, den ich je gehabt habe. Es kommt mir vor, als könnten sie für immer auf und ab gehen, und die Welt wäre vielleicht etwas besser. Als ob 1000 Dinge, von denen sie viel Lärm macht, nicht halb so gut für die Welt oder für mich wären. Agnes wurde ebenfalls bald mit Mr. Dick befreundet, und da er oft zu uns ins Haus kam, wurde er auch mit Uriah bekannt. Die Freundschaft zwischen ihm und mir nahm täglich zu und regelte sich in der Art, dass Mr. Dick, der formell als mein Vormund kam, mich immer über alle seine kleinen Zweifel zu Rate zog und stets meinen Ratschlägen folgte. Denn er hatte nicht nur hohe Achtung vor meinem angeborenen Scharfsinn, sondern glaubte auch, dass ich einiges von den Gaben meiner Tante geerbt hätte. An eines Donnerstagsmorgen, als ich Mr. Dick nach dem Landkutschenbüro begleitete, begegnete ich Uriah auf der Straße, und er erinnerte mich an mein Versprechen, zu ihm und seiner Mutter zum Tee zu kommen. Mit einem Krümmen des Körpers fügte er hinzu, aber ich erwartete nicht, dass sie Wort halten würde. »Mr. Copperfield, wir sind so geringe Leute.« Ich war mir wirklich noch nicht klar geworden, ob ich Uriah leiden konnte oder nicht, und ich wusste es auch jetzt nicht, wie ich ihn vor mir sah. Aber die Voraussetzung, ich sei stolz, betrachtete ich fast wie eine Beleidigung, und ich sagte, er brauche mich nur einzuladen. »Oh, wenn das alles ist, Mr. Copperfield«, sagte Uriah, »und Sie sich nicht von dem Umstand abhalten lassen, dass wir geringe Leute sind, so kommen Sie heute Abend. Aber wenn Sie es nicht tun wollen, weil wir geringe Leute sind, so sagen Sie es nur offen, Mr. Copperfield, denn wir kennen unsere bescheidene Stellung.« Ich versprach Mr. Wakefield um Erlaubnis, die nicht ausbleiben würde, zu fragen, und sagte, ich würde mit Vergnügen kommen. Um 6 Uhr abends, denn es wurde gerade zeitig geschlossen, meldete ich mich bei Uriah als zum Gehen bereit. »Die Mutter wird wirklich stolz sein«, sagte er, als wir zusammen fortgingen, »oder sie würde stolz sein, wenn es keine Sünde wäre, Mr. Copperfield.« »Und doch setzten Sie heute früh voraus, ich wäre stolz«, sagte ich. »Ach, lieber Himmel, nein, Mr. Copperfield«, entgegnete Uriah. »Oh nein, glauben Sie mir das, so ein Gedanke ist mir nie in den Sinn gekommen. Ich hätte es gar nicht für stolz gehalten, wenn Sie geglaubt hätten, wir wären zu niedrige Leute für Sie, denn wir sind so sehr niedrige Leute.« »Haben Sie neuerlich viel studiert?«, frug ich, um das Gespräch auf einen anderen Gegenstand zu bringen. »Ach, Mr. Copperfield«, sagte er mit selbstverleugnender Miene, »mein Lesen ist kein Studieren zu nennen. Ich habe abends manchmal ein oder zwei Stunden in Gesellschaft mit Mr. Tidd verbracht.« »Er ist wohl ziemlich schwer«, sagte ich. »Mir wird er manchmal schwer«, erwiderte Uriah, »aber wie es bei einem Begabteren sein würde, weiß ich nicht.« Nachdem er mit den beiden Vorderfingern seiner mageren rechten Hand ein Weilchen auf seinem Kinn getrommelt hatte, fuhr er fort, »Sehen Sie, Mr. Copperfield, es kommen in Mr. Tidd Ausdrücke vor, lateinische Worte und Phrasen, die einem Leser von meinen geringen Kenntnissen sicher schwer werden.« »Wollen Sie Latein lernen?«, frug ich rasch. »Ich will das Ihnen recht gern lehren, wie ich in den Lektionen weiterkomme.« »Oh, ich danke Ihnen, Mr. Copperfield«, antwortete er mit einem Kopfschütteln. »Es ist sehr freundlich von Ihnen, mir das anerbieten zu machen, aber ich bin eine viel zu geringe Person, um es annehmen zu können.« »Dummes Zeug, Uriah!« »Sie müssen mich wirklich entschuldigen, Mr. Copperfield. Ich bin Ihnen sehr verbunden und ich würde es außerordentlich gern tun, aber ich bin eine viel zu geringe Person. Es gibt Leute genug, die mich in meiner Niedrigkeit mit Füßen treten, ohne dass ich sie durch Gelehrsamkeit beleidige. Gelehrsamkeit ist nicht für mich. Eine Person wie ich lässt lieber hochfliegende Pläne beiseite. Wenn eine solche Person im Leben fortkommen soll, so muss es auf bescheidene Weise sein, Mr. Copperfield.« Ich sah seinen Mund noch nie so weit offen oder die Falten in seiner Wange so tief gezogen, als während dieser Rede, die er mit einem Kopfschütteln und einem demütigen Krümmen des Körpers begleitete. »Ich glaube, Sie haben Unrecht, Uriah«, sagte ich. »Ich glaube doch, ich könnte Ihnen manches lehren, wenn Sie es nur lernen wollten.« »Oh, daran zweifle ich nicht, Mr. Copperfield«, antwortete er, »nicht im Mindesten. Aber da Sie selbst keine niedrige Person sind, so urteilen Sie freilich anders. Ich will die über mir Stehenden nicht durch Kenntnisse gegen mich aufbringen. Dafür bedanke ich mich. Ich bin eine viel zu geringe Person. Hier ist meine bescheidene Wohnung, Mr. Copperfield.« Wir traten unmittelbar von der Straße in ein niedriges, altmodisches Zimmer und fanden dort Mrs. Heep, ein Ebenbild Uriahs, nur in kleinerem Maßstabe. Sie empfing mich mit der größten Demut und bat mich um Verzeihung, dass sie ihren Sohn küsste, mit dem Bemerken, dass sie, so niedrige Personen sie wären, doch auch Gefühle hätten, die hoffentlich andere nicht verletzen würden. Es war ein ganz anständiges Zimmer, halb Wohnstube und halb Küche, aber durchaus nicht traulich. Das Teezeug stand auf dem Tisch und der Kessel kochte über dem Feuer. In der Stube bemerkte ich eine Kommode mit einem Pulte darauf für Uriah. Uriahs blauen Beutel voller Akten, eine Reihe von Uriahs Büchern, angeführt von Mr. Tidd, einen Schrank in der Ecke und den gewöhnlichen Hausrat. Ich wüsste nicht, dass irgendein besonderer Gegenstand einen kahlen oder ärmlichen Anblick geboten hätte, aber das Ganze machte diesen Eindruck. Es war vielleicht ein Teil von Mrs. Heeps Demut, dass sie immer noch Trauer trug, obgleich Mr. Heep schon sehr lange Zeit tot war. Nur in der Mütze bemerkte man einige Milderung, aber sonst trug sie noch ebenso tiefe Trauer wie am ersten Tage. »Es ist ein Tag, den wir nicht vergessen werden, mein Uriah«, sagte Mrs. Heep, indem sie den Tee bereitete, »wenn Mr. Copperfield uns besucht.« »Ich sagte gleich, du würdest der Meinung sein, Mutter«, sagte Uriah. wenn ich den seligen Vater aus einem Grunde zu uns zurückwünschte«, sagte Mrs. Heep, »so wäre es der, dass er unseren Gast diesen Nachmittag sehen könnte.« Mich setzten diese Komplimente in Verlegenheit, aber ich empfand es auch, dass ich als geehrter Gast empfangen wurde, und Mrs. Heep erschien mir als eine angenehme Frau. »Mein Uriah hat die Stunde lange herbeigesehen, Sir«, sagte Mrs. Heep. »Er befürchtete, unsere Niedrigkeit sei ein Hindernis, und ich stimmte mit ihm überein. Niedrig sind wir, niedrig waren wir, und niedrig werden wir bleiben«, sagte Mrs. Heep. »Gewiss haben Sie keine Veranlassung, es zu sein, Ma'am, wenn Sie nicht selbst wollen«, sagte ich. »Ich danke Ihnen, Sir«, entgegnete Mrs. Heep. »Wir kennen unsere bescheidene Stellung und sind dankbar dafür.« Ich fand, dass Mrs. Heep mir allmählich näher rückte und dass Uriah allmählich mir gegenüber rückte und dass sie mir ehrerbietig die auserlesensten Sachen auf dem Tisch zuschoben. Freilich war nichts Besonderes Ausgezeichnetes da, aber ich nahm den guten Willen für die Tat und fühlte, dass sie sehr aufmerksam waren. In Kürze fingen sie an, von Tanten zu sprechen, und dann erzählte ich ihnen von meiner Tante, und dann fing Mrs. Heep an, von Stiefvätern zu sprechen, und ich erzählte von meinem, hörte aber bald auf, da meine Tante mir geboten hatte, darüber zu schweigen. Aber ein weicher, frischer Kork hätte nicht mehr Aussicht auf Rettung vor ein paar Korkenziehern gehabt oder ein zarter junger Zahn vor ein paar Zahnärzten, als ich in den Händen Uriahs und Mrs. Heeps hatte. Sie machten mit mir, was ihnen gefiel. Sie lockten mir Dinge ab, die ich ihnen um keinen Preis erzählen wollte, und zwar umso leichter, als ich in meiner kindlichen Arglosigkeit mir etwas darauf einbildete, so vertraulich zu sein und mich als Gönner meiner beiden ehrerbietigen Wirte fühlte. Sie liebten sich sehr, das war gewiss. Das machte wahrscheinlich auch einige Wirkung auf mich als ein Zug der Natur, aber die Geschicklichkeit, mit der sie sich beide unterstützten, war ein Zug der Kunst, dem ich noch weniger gut widerstehen konnte. Als nichts mehr aus mir herauszulocken war, denn über das Leben bei Murdstone und Grimby und über meine Reise beobachtete ich ein unverbrüchliches Schweigen, fingen sie von Mr. Wickfield und Agnes an. Uriah warf den Ball Mrs. Heep zu, Mrs. Heep fing ihn und warf ihn Uriah zurück. Uriah spielte eine Zeit lang damit und sandte ihn dann wieder seiner Mutter zu, und so ging es hinüber und herüber, bis ich gar nicht mehr wusste, wer ihn habe und ganz verwirrt war. Auch der Ball wurde stets ein anderer. Bald war es Mr. Wickfield, bald Agnes, bald Mr. Wickfields vortrefflicher Charakter, bald meine Bewunderung für Agnes, dann wieder Mr. Wickfields Geschäft, unser häusliches Leben nach dem Essen, Mr. Wickfields Weintrinken und die Ursache, warum er so viel trank, und wie schade das sei, jetzt das eine, dann das andere und dann alles auf einmal. Und die ganze Zeit über, ohne dass ich sehr oft sprach, außer dass ich sie manchmal etwas aufmunterte, aus Furcht, sie würden ganz in Demut ersterben, ertappte ich mich immer, wie ich etwas ausgeplaudert hatte, was ich hätte bei mir behalten sollen. Es wurde mir schon etwas unbehaglich, und der Wunsch regte sich in mir, dem Besuch ein Ende zu machen, als eine Gestalt an der Tür, welche wegen der schwülen Luft offen stand, vorüberging, wieder umkehrte, hereinsah und mit dem Ausrufe »Ist's möglich, Copperfield?« in die Stube trat. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 12. Dezember 2024.